erklärt mir in einem Beispiel, wie sich die besonderen Pflichten aus den 10 Geboten ergeben. Im 4. Gebot, als Beispiel, versteht man unter dem Namen Vater und Mutter auch alle unsere Vorgesetzten. Und deshalb ergeben sich aus diesem Gebot alle Pflichten des Gehorsams, der Liebe und der Ehrfurcht der Untergebenen gegen ihre Vorgesetzten und alle Pflichten der Aufsicht, welche die Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen haben. Deswegen konnten zum Beispiel Christen niemals bei Juden den Dienst treten. Immer strengstens verboten. Weil eben hier dann alles nicht zusammenpasst. Der Christ gehorcht dem Juden, der Jude gewisse Aufsichtspflicht, Pflichten des Vorgesetzten gegenüber dem Christen. Das geht ja nicht. Die Päpste, Kirche, Konzilien, oft klar darüber ausgesprochen.